Am späten Nachmittag hat sich die AfD mit großer Mehrheit auf ihre zentralen Ziele in der Europapolitik geeinigt und sendet dabei widersprüchliche Signale. Beim Dexit, bei einem möglichen Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union, hat sich die AfD am Ende für einen milderen Kurs entschieden. Das 5-Jahres-Ultimatum für Reformen oder Austritt innerhalb einer Legislaturperiode haben die Delegierten fallen gelassen und es ersetzt durch eine weichere Formulierung. Man wolle das in einem angemessenen Zeitraum entscheiden. Es war im Vorfeld der Streitpunkt des Parteitreffens. Offensichtlich aber hat der Appell von Parteichef Alexander Gauland am Morgen gefruchtet. Ich glaube, es ist nicht klug, in so einer Situation mit Maximalforderungen in eine Wahl zu gehen. Lassen Sie uns realistisch bleiben. Das ist ein Bohren dicker Bretter. Und das geht nicht in einer Legislaturperiode. Das geht nicht von heute auf morgen. Gauland hat sich in seiner Rede sogar ganz gegen einen Dexit positioniert. Begeben wir uns nicht auf einen Weg der Ungewissheiten. Davor würde ich gern warnen. Und auch Fraktionsvize Beatrix von Storch warnte im Hinblick auf Wählerstimmen vor zu scharfen Formulierungen. Es geht hier nicht um Mau-Mau und es geht auch nicht darum, die EU-Bürokratie zu überzeugen. Es geht darum, Wähler zu gewinnen, die wir jetzt noch nicht haben. Die Dexit-Abstimmung, die auch eine Machtprobe für den Parteichef und EU-Spitzenkandidaten Jörg Meuthen war, ist also in seinem Sinne ausgegangen. Im Gegensatz dazu steht der Beschluss zum Europaparlament. Das will die AfD nämlich komplett abschaffen, denn es sei undemokratisch und begünstige die Entwicklung der EU zu einem Superstaat. Die Partei verschärft damit drastisch noch den Leitantrag, nachdem das EU-Parlament lediglich durch eine kleinere Versammlung ersetzt werden sollte. Spitzenkandidat Meuthen, der möglichst viele Kandidaten ins EU-Parlament führen will, sieht darin keinen Widerspruch. Im Gegenteil, die Selbstabschaffung sei eine Maximalforderung und eine edle Aufgabe. Das ist kein Widerspruch, sondern wenn wir das EU-Parlament abschaffen wollen, dann muss man dort auch zugegen sein, wo die Entscheidungen stattfinden. Und dann müssen wir das dort auch führen und vortragen, diese Argumentation. Heftige Debatten gab es bei der Haltung der Partei zur Migration. Dabei gab es einen Dissens, ob neben der illegalen auch die legale Einwanderung abzulehnen ist. Am Ende einigten sich die Kandidaten darauf, dass die Einwanderung nach Europa begrenzt werden soll und die nationale Identität gewahrt werden müsse. Abschiebungen sollen rigoroser durchgeführt werden. Außerdem gab es die Forderung nach dem Austritt aus dem Euro und eine Absage an eine europäische Außen- und Verteidigungspolitik. Identität und Nationalstaat waren bei fast allen Themen die Schlüsselbegriffe. Es war auch eine Debatte um das eigene Selbstverständnis. Die Partei tagt seit Freitag im sächsischen Riesa. Neben dem Europawahlprogramm muss sich die Partei auch auf die Listenkandidaten einigen. Im Gegensatz zu anderen Parteien gibt es hier keinen Listenvorschlag des Vorstands, sondern eine aufwendige Einzelwahl. Die ersten 13 Kandidaten hatte die AfD beim ersten Teil der Europawahlversammlung im November in Magdeburg bestimmt. Insgesamt waren es also 7 Tage für 20 Kandidaten, darunter 16 Männer und 4 Frauen. Die meisten anderen Parteien entscheiden diese Personalien an einem Tag. Über das Verfahren müsse man vielleicht noch mal nachdenken, hieß es dazu aus dem Bundesvorstand. Das Vorgehen sei doch recht langwierig und damit auch teuer.